Lektion 9 Übung B. B. Beispiel. Ist das Ihr Mantel? Nein, ich vermisse einen blauen Mantel. Nein, ich vermisse einen blauen Mantel. Nein, ich vermisse einen blauen Mantel. Bitte beginnen Sie. Ist das Ihr Mantel? Nein, ich vermisse einen blauen Mantel. Ist das Ihr Regenschirm? Nein, ich vermisse einen blauen Regenschirm. Ist das Ihre Tasche? Nein, ich vermisse eine blaue Tasche. Ist das Ihr Buch? Nein, ich vermisse ein blaues Buch. Sind das Ihre Handschuhe? Nein, ich vermisse blaue Handschuhe. Ist das Ihr Koffer? Nein, ich vermisse einen blauen Koffer. Ist das Ihr Handy? Nein, ich vermisse ein blaues Handy. Sind das Ihre Schreibstifte? Nein, ich vermisse blaue Schreibstifte. Danke.